Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 496 an Schiller. Herzlichen Dank für das Andenken, das Sie meinem Geburtstag widmeten und schon für den Gedanken, dass Sie mich hätten besuchen mögen. Der Tag ist mir zerstreut und fruchtlos hingegangen. Ich hoffe, mich bald in Ihrer Nähe zu sammeln. Hügin hat mir auch, so oft ich ihn aufgeschlagen, Freude gemacht. Es wird mir sehr lieb sein, ihn einmal im Ganzen mit Ihnen durchzugehen. Auf die Argonauten hatte ich auch immer ein Zutrauen und nach der neuen Lehre, da man von der Epopöe keine Einheit fordern will, wäre das Sujet seiner rhapsodischen Natur nach äußerst bequem. Es liegen herrliche Motive darin und gewiss ließen sich noch manche daraus entwickeln. Freitags will ich nun die letzten Hefte des Manuskripts abschicken. An der Einleitung habe ich noch manches getan, das ihr hoffentlich nicht schaden soll, und würde immer noch mehr daran ausputzen, wenn ich sie nicht fortschicken müsste. Nun geht aber eigentlich eine neue Ansicht der Dinge an, denn schon in den Aushängebogen hat das Wesen eine andere Gestalt als in dem Manuskript. Ich hoffe, es soll nicht fehlen, gleich aus den ersten vier Stücken eine Art von harmonierender Komposition zu machen. Wenn wir nur noch etwas dazu von Ihnen erhalten könnten, das weiter hinausdeutete. Der Druck zum Almanach nimmt sich recht artig aus, freilich fordert die kleine Schrift sorgfältigen Druck und glattes Papier. Es freut mich, dass die Herren Kons und Bode ein wenig liederlich werden und sich an verbotenen Liebschaften ergötzen. Wenn ich es noch von Mattheson erleben könnte, würde es mir noch größern Spaß machen. Es ist kurios, wie sich die Leute vor gewissen An- und Nachklängen nicht retten können. So tönt der alte Hexenmeister in der alten Wundergärte doch einigermaßen nach. Vielleicht erhalten Sie gegen das Ende doch noch etwas von mir. Der Deckel ist fertig, und man wird nun sehen, wie es mit dem Aufhöhen und Aufputzen der Zierate gehen kann. Sie sollen ehestens davon ein Pröbchen haben. Leben Sie recht wohl und fleißig, indem ich auch mich hier loszuarbeiten suche. Die erste Hälfte Septembers möchte ich gar gerne bei Ihnen zubringen. Nutzen Sie das neue Verhältnis zu Fichten für sich so viel als möglich und lassen es auch ihm heilsam werden. An eine engere Verbindung mit ihm ist nicht zu denken, aber es ist immer sehr interessant, ihn in der Nähe zu haben. Weimar am 29. August 1798. G.